Das heißt, es dürfen von EU-Mitgliedstaaten keine Personen weiter durchgewunken werden zu einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Hi zusammen, willkommen bei Small Talkers. Ich bin Gustavo. Und ich bin Leonid. Und unser Thema heute, die Vertiefung der EU-Krise und die Spaltung zwischen West- und Osteuropa. Ich habe darüber schon ein Video gemacht und jetzt möchten wir uns mit der Fortsetzung dieser Krise beschäftigen, weil es sich in der letzten Zeit schon neue Ereignisse ergeben haben. Zum einen eine geplante Justizreform in Polen, dann setzte der Europäische Gerichtshof fest, dass Dublin III unabänderbar sei und ein Durchwinken von Migranten und Flüchtlingen nicht mehr gestattet werden soll. Und drittens ein Gutachten zum Thema Flüchtlingsquote, wogegen im Vorfeld Ungarn und die Slowakei geklagt hatten. Aber eins nach dem anderen. Wir fangen dann erst einmal mit Polen an. In Polen ist eine Justizreform geplant. Die Regierungspartei PiS, die die absolute Mehrheit im Parlament stellt und dementsprechend auch die Exekutive, sprich die Regierung des Landes, will eine Justizreform durchführen, bei der ein Gremium, das die Richterposten vergibt, nicht mehr aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft und Politik zusammengesetzt wird, so wie bisher, sondern vom Parlament bestimmt wird, indem die PiS, also die Regierungspartei, die absolute Mehrheit stellt. Laut dieser Justizreform sollte der Justizminister das Recht bekommen, alle leitenden Richter der gewöhnlichen Gerichte zu ernennen oder zu entlassen. Das sind die beiden Schwerpunkte dieser Justizreform, die von der Europäischen Union heftig kritisiert worden ist. Der Staatspräsident Polens, Duda, hätte dann noch als letzten Schritt, nachdem das Parlament es alles durchgewunken hat, abschließend dann noch mit einer Unterschrift bestätigen sollen, sodass es tatsächlich dann auch umgesetzt werden könnte. Der Staatspräsident hat aber ein Veto eingelegt, heißt also dementsprechend diese Justizreform blockiert. Die Europäische Union hatte aber im Vorfeld bereits schon gedroht, dass, falls es zu einer solchen Justizreform kommt, die Gewaltenteilung in Gefahr sei und das auch nicht mit den demokratischen Vorstellungen der Europäischen Union vereinbar sei, und hat dann auch direkt mit möglichen Sanktionen gedroht. So zum Beispiel, dass Polen, wenn diese Justizreform tatsächlich Realität geworden wäre, das Stimmrecht in der Europäischen Kommission verloren hätte. Der Konflikt wird auch durch das neue Urteil vom Europäischen Gerichtshof verschärft. Dieses Urteil hat das Dublin III-Abkommen bestätigt, was natürlich dem Osteuropa nicht zugunsten ist. Dieses Gutachten und Urteil des Europäischen Gerichtshofs bestätigt nochmals, dass Dublin III unveränderbar ist. Das heißt, es dürfen von EU-Mitgliedstaaten keine Personen weiter durchgewunken werden zu einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, die daran interessiert sind, in einen anderen Mitgliedstaat einen Asylantrag zu stellen. Das heißt, die Flüchtlinge, die sich künftig auf die sogenannte Balkanroute begeben werden, sollten laut diesem Urteil in den Balkanländern bleiben. Ja, das heißt, es bezieht sich nicht nur auf die Balkanroute, es bezieht sich auf die gesamte Europäische Union. Das heißt, wie ist dieses Urteil dann nochmals zustande gekommen? Zwei Personen, die über Kroatien nach Slowenien und Österreich weitergereist sind, sollten zurückgeführt werden nach Kroatien, weil Slowenien und Österreich sagten, Kroatien sei für die Aufnahme verantwortlich. Kroatien hat sich geweigert und deswegen nochmals dieses Urteil. Das bedeutet, dass theoretisch künftig Personen direkt über das Dublin-Abkommen bedingungslos rückgeführt werden können in das andere europäische Mitglied der Europäischen Union, über das sie in die Europäische Union gelangt sind. Da gibt es also keine Verhandlungsmöglichkeit. Hierbei noch muss bedacht werden, dass es für die Rückführung in das andere europäische Land bzw. in das andere Mitgliedsland der Europäischen Union eine Frist von 3 Monaten besteht. Das ist jetzt, wie gesagt, nochmals bestätigt worden. Der Konflikt um die Flüchtlingspolitik wird auch durch das neue Gutachten vertieft. Ja, es gibt also ein neues Gutachten der Generalanwaltschaft des Europäischen Gerichtshofs. Dieses Gutachten ist zwar noch kein Urteil, für gewöhnlich sind aber diese Gutachten deckungsgleich mit späteren Urteilen des Gerichtshofs. Was besagt dieses Gutachten? Das Gutachten besagt, dass Personen, die bereits in der Europäischen Union als Flüchtlinge anerkannt worden sind, die sich momentan in Italien und Griechenland aufhalten, verteilt werden sollten in einem Quotensystem auf andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Im Vorfeld hatten Ungarn und die Slowakei dagegen geklagt, und dieses Gutachten wird so gewertet, dass das Urteil zu Lasten sozusagen dieser Kläger ausgesprochen werden wird. Das heißt also, Ungarn und die Slowakei werden wohl dieses Gutachten nach Flüchtlinge aufnehmen müssen. Die Europäische Union wird weiter zerspaltet, und ich sehe persönlich keinen guten Ausgang aus dieser Situation. Es gibt also, ich pflichte dir bei, einen immer tieferen Graben zwischen West- und Osteuropa innerhalb der Europäischen Union. Und das verschärft sich auf den verschiedensten Ebenen. Und es ist sehr schwierig, da jetzt auch einen Kompromiss zu finden. Denn die Osteuropäer beharren auf ihre Positionen, während dann der Westen ausschließlich immer mit Androhung von Sanktionen reagiert. Also eine sehr unversöhnliche Position beider Seiten. Ja, und die Lage ist meiner Meinung nach schon irgendwie ruhig. Es gibt natürlich Probleme, aber die sind schon irgendwie in überschaubaren Rahmen. Was würde passieren, wenn ein großes Problem auftauchen wird, wie zum Beispiel Finanzkrise? Das ist eine gute Frage, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass es ja auch einen Brexit bereits gegeben hat. Das heißt, ein Mitgliedsland der Europäischen Union ist bereits schon aus der Europäischen Union ausgeschieden, auch wenn es jetzt de jure noch nicht vollzogen ist. Es wird es auf jeden Fall dann auch der Fall sein, dass Großbritannien kein EU-Mitgliedstaat mehr sein wird. Das steht schon fest. Das heißt also, die Frage ist, wie entwickelt es sich? Was passiert mit den Mitgliedschaften in der Europäischen Union dieser osteuropäischen Staaten, die so vehement eine Position in einigen Aspekten vertreten, die entgegengesetzt ist zu der Wahrnehmung und zu den Haltungen anderer wichtigerer europäischer Mitgliedstaaten der Europäischen Union in West- und Mitteleuropa wie Deutschland und Frankreich? Gibt es dann eine Spaltung der Europäischen Union? Wird das dann, ist die Europäische Union in Gefahr? Oder gibt es dann gegebenenfalls auch einen Austritt einzelner europäischer Länder aus der Europäischen Union, vor allem in Osteuropa? Wie wird sich das entwickeln? Vielleicht führt es damit und auch dazu, dass Länder wie Polen, Tschechien, Ungarn oder die Slowakei tatsächlich es vorziehen, aus der Europäischen Union auszuscheiden. Meiner Meinung nach sieht es momentan zumindest in der Presse so aus, dass die osteuropäischen Länder quasi daran schuld sind, dass sie irgendwie nicht so kooperativ sind und auf ihre Positionen beharren. Aber meiner Meinung nach sind die Positionen von westeuropäischen Ländern schon auch sehr, sehr stur. Und da gibt es auch keinen Raum für Kompromisse. Es ist so, dass beide Positionen sich verhärten, und ich sehe dann auch keine Möglichkeit. Das heißt, man kann nicht ständig von Seiten Westeuropas immer nur mit Sanktionen drohen. Ich sehe dann vielleicht auch die Gefahr, dass das europäische Vereinigungsprozess in Gefahr gerät und dass dahingehend sich entwickelt, dass die Europäische Union vielleicht nicht mehr als eine politische Union verstanden wird, sondern vielleicht peu à peu in einer reinen Wirtschaftsunion, in eine reine Wirtschaftsunion umgestaltet wird, so wie es auch die Briten bevorzugt hätten mitunter vielleicht. Das heißt, es ist nicht absehbar, wie sich das entwickelt. Ferner muss man auch bedenken, dass rückwirkend, das sollten wir auch noch erwähnen, die Flüchtlingsaufnahme durch die Bundesrepublik durch auch das Gutachten oder die Beurteilung, die Neubeurteilung der Situation in Bezug auch auf das Dublin-Abkommen für Merkel auch sehr schmeichelhaft ist, denn es ist auch festgelegt worden, dass Merkel eigentlich nicht im gegensätzlichen Sinne zum EU-Recht oder europäischen Recht gehandelt habe, was natürlich vielleicht auch dann die anderen Mitgliedstaaten ein bisschen aufhorchen lässt. Denn es wird gesagt, dass in einer Notlage zwar das Durchwinken durch ein Mitgliedsland der Europäischen Union in ein anderes Land von Personen, von Migranten, von Flüchtlingen nicht erlaubt sei, aber die freiwillige Aufnahme durch ein entsprechendes anderes Land der Europäischen Union möglich sei, aus Solidaritätsgründen. Und hier wird das Ganze auch verknüpft mit einer mangelnden Solidarität der Osteuropäer in Bezug auch auf die Akzeptanz einer Flüchtlingsquotenpolitik, die diese Osteuropäer faktisch zwingen soll, obwohl sie dagegen geklagt haben, Flüchtlinge aufzunehmen. Das heißt, es wird dann auch sehr stark polemisiert. Es gibt die Guten und es gibt die Bösen. Es gibt die Guten, die solidarisch sind, und es gibt die bösen Osteuropäer, die eigentlich nur ökonomisch von der Europäischen Union profitieren wollen. So die Wahrnehmung in Westeuropa dieser osteuropäischen Regierungen. Ja, aber hat die EU tatsächlich Zukunft als wirtschaftliche Union, wenn die Euro-Krise eigentlich weiterläuft und Euro als die gemeinsame Währung auch in Frage stellt? Ja, also die Währungsunion ist ein Aspekt. Nicht alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind auch Länder, die in der Währungsunion angehören. A. Punkt B. Es werden sicherlich auch im Rahmen der Griechenland-Krise vielleicht auch Mechanismen entwickelt werden, die einen Ausstieg aus der Währungsunion ermöglichen werden. Weil entweder gibt es einen Schuldenschnitt für Griechenland, so meine Einschätzung, oder es gäbe dann alternativ die Einrichtung der Möglichkeit des Ausstiegs. Das heißt also, Währungsunion ist nicht unbedingt zeitgleich auch eine Wirtschaftsunion. Es gibt auch eine Wirtschaftsunion oder gab es auch in Europa im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft, bevor es Europäische Union wurde, als Zollunion oder auch im Rahmen von Kooperationen im Bereich Energie oder Kohle und Stahlwirtschaft. Das waren ja die Kernpunkte der Europäischen Gemeinschaft bei ihrer Gründung durch Deutschland, Frankreich, Benelux-Staaten und Italien. Das heißt also, vielleicht wäre es einfach nur eine Rückwandlung der Europäischen Union hin zu einer Europäischen Gemeinschaft, also zu einer reinen Zollunion. Und was denkt ihr? Seid ihr auf der Seite der osteuropäischen Länder? Oder denkt ihr auch in diesen Kategorien gut, böse, schwarz-weiß und dass die Osteuropäer keine Solidarität aufweisen? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal und drückt auf das Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen. Danke und ciao. Danke und ciao.